Travis Bretzer mit The Bread. Travis Bretzer ist ein ziemlich talentierter Singer-Songwriter aus Kanada und hat gerade mit Waxing Romantic eine wundervolle Platte veröffentlicht. Hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von den Grand Brothers. Dann sind dabei Modest Mouse, das Kammerflimmer-Kollektiv, Scott Matthew und dann noch Ricket Wiki, das Nachfolgeprojekt von Guided by Voices. Aber erstmal hier etwas elektronisch angehauchtes aus Schweden, aus Göteborg, DNKL, ein Trio, welches gerade mit Wolf Hour eine EP veröffentlicht hat. Wir hören den Song Hunt. Thank you. War das nun Synthie-Pop oder Elektromusik? Hand hörten wir einen Song von DNKL aus Schweden von ihrer Wolf Hour EP. Guided by Voices sind eine Lo-Fi-Indie-Rock-Band, gegründet 1983 in Dayton, Ohio, von Robert Pollard und Mitstreitern. Und dann haben sie 2004 Schluss gemacht. Es gab diverse Wechsel innerhalb der Band. Guided by Voices Chefmann Robert Pollard ist auch ein kleiner Diktator, der auch gerne mal alle rausgeschmissen hat und gegen 10 Jahre Jüngere ausgetauscht hat. Dann gab es 2010, also 6 Jahre nach dem Split, wieder eine Reformation mit dem Original-Line-Up, wie es in den 90er Jahren eigentlich am erfolgreichsten war, mit den ja ziemlich großen Alben wie B-1000 oder auch Alien Lanes. Dann haben sie innerhalb von 3-4 Jahren wirklich 6 gute Alben rausgebracht und diverse Singles dabei, vielleicht waren es auch noch 5 Alben, weiß ich nicht so ganz genau. Und dann letzten Herbst auf einmal, all of a sudden, gab es das Aus von Guided by Voices, ganz unverhofft, weil kurz vorher noch eine Tour angesagt wurde mit Termin in den USA und ganz viele Leute sich natürlich Karten geholt haben, teilweise Flüge gebucht haben, um dorthin zu kommen. Und 2-3 Tage später sagt die Band, Edgy Badgy, doch nicht. Da waren ziemlich viele Leute sauer. Jetzt gibt es aber eine neue Band, die heißen Rickit Wicky, klingt natürlich immer noch so ein bisschen wie Guided by Voices. Klar, wenn Robert Pollard dabei ist, dann hat das natürlich immer seinen Stil. Die haben jetzt eine Platte veröffentlicht, I Sell the Circus. Hier kommen sie mit Well Suited. It's a busy morning, give me some open Bible space. I'm well suited, slowly forward is spousal. Wie Guided by Voices, aber Rickit Wicky steht drauf. Das neue Projekt von Robert Pollard, halt ex-Guided by Voices. Der hatte, bevor seine Band gründete, 83, schon mal so ein paar Bandnamen-Ideen im Kopf und eine davon war tatsächlich Rickit Wicky, also die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren in seinem Gedächtnis. Der ist sowieso so ein Typ, der hat mal eine Platte rausgebracht, eine von diesen Boxen mit 100 Songs drauf, jeweils so 25 Stück auf 4 CDs, da gibt es so 3 Stück von, einfach Songs, die er so halbwegs fertig hatte und die unter seinem Bettkasten lagen, irgendwie auf Tape gebannt. Band. Da hat er mal bei einer Ausgabe bei 100 Songs jeweils sich neue Bandnamen ausgedacht. Und das ist schon echt ziemlich abgefahren. Da können sich einige mal eine Scheibe von abschneiden mit langweiligen Bandnamen. Rickit Wicky, also ein ganz alter Name hier von Robert Pollard und jetzt endlich mal umgesetzt auf dem Album I Sell the Circus. Gerade hörten wir den Song Well Suited. Und ja, personell, klar, Robert Pollard singt und spielt Gitarre. Dann ist Kevin March am Schlagzeug dabei, der gehört auch zum letzten Line-Up von Guided by Voices, bevor sie sich aufgelöst haben. Dann ist Todd Tobias dabei am Bass, der hat schon früher bei ganz vielen Robert Pollard-Solo-Sachen mitgewirkt, auch als Produzent und als Mitmusiker. Und dann ist ein gewisser Nick Mitchell dabei, an der Gitarre und an den Vocals, nicht zu wechseln mit Mitch Mitchell, die sind auch nicht verwandt miteinander. Mitch war nämlich auch ex-Guided by Voices-Mitglied hier, ein anderer Mitchell, der mitwirkt. Bei Rickit Wicky und wir hören sie nochmal mit ihrem Frenzy of Blame. He plays a game in a frenzy of blame. A game for which boys and girls have a name. Lights on, it's you, you're the one. It's a game boys and girls want to play. Who can you name? And we believe what you say. Frenzy of Blame, das waren also Rickit Wicky und wie gesagt, klingen eigentlich wie Guided by Voices. Bisschen rauer vielleicht bei einigen Songs, aber ja, das haben Guided by Voices eigentlich auch nicht anders hinbekommen. Und ja, wer weiß, wann die sich wieder mal reformieren werden. Ich habe immer gedacht, vielleicht kommen sie nochmal auf Tour nach Europa, aber das haben sie dann leider nie gemacht. Gerade mal irgendwie ein, zwei anvisierte Termine in London, die aber dann auch abgesagt wurden. Eigentlich schade, weil begnadete Liveband, wer die mal gesehen hat, der wird es nie wieder vergessen. Hier kommt ein bisschen Dub-lastigeres mit Inner Stand. I must be dreaming. Das war eine Band, Projekt, wie auch immer, Beam Up nennt sich das Ganze und kommt nicht aus Jamaika etwa, sondern aus Berlin. Da hat ein gewisser Brian May seine Zelte aufgeschlagen. Wo original herkommt, kann ich euch nicht sagen. Aber hier das Album Inner Stand hat er verschiedene Gastsängerinnen und Gastsängerinnen eingeladen, die den Dub-Sound, den er hier kreiert, so ein bisschen mit Vocals untermalen. Nett gemacht das Ganze. Der nächste Herr, auch ein, ja eigentlich Solo-Künstler, PJ Wolf heißt er, kommt aus Australien, hat die Gitarre gegen die Synthes eingetauscht, nennt sich jetzt Thief. Und mit Broken Boy gibt es hier auch das erste Hörbeispiel. Jump! Das war der Broken Boy, ein Song von Thief, Elektro-Geblubber hier aus Australien. Da lobe ich mir doch andere Musik, und zwar waschechten Indie-Rock aus den USA mit Modest Mouse. Modest Mouse und klingen hier auf ihrem neuesten Album Strangers to Ourselves, zumindest bei diesem einen Song hier, fast wie ja, zu guten alten Zeiten. Modest Mouse wurden gegründet 1993 von Isaac Brock und noch einigen anderen Mitstreitern in Washington. Und sind anfangs relativ klein und relativ gut gewesen, haben damals eine großartige, weiß ich nicht, platte EP-Song veröffentlicht, The Fruit That Ate Itself, ich glaube, es war ein Track auf einer EP drauf, wahnsinnig gut damals, und dieser Song gerade eben, Lampshades on Fire, hat mich so ein bisschen wieder an diese alten Zeiten erinnert. Die neue Platte hat wirklich einige großartige Highlights, auf ganzer Länge kann sie das nicht halten, aber es gibt wirklich ein paar Songs drauf, wo man denkt, wow, zurück zu den alten Zeiten. Sie haben, glaube ich, locker mal 7, 8 Jahre nichts Neues veröffentlicht, haben das Line-Up neu gestrickt. Zwischendurch war ja mal Johnny Marr von den Smith mit dabei als Gitarrist. Das hat der Band nicht schlecht getan, vor allem auch auf Live-Konzerten. Aber jetzt hier bei dieser neuen Platte, muss ich sagen, teilweise wirklich ziemlich gut gemacht. Hier kommt nochmal Modest Mouse mit Ansel. Here we go! My father and brother, Ansel. You can't know, or you can't ever really know. Was I really supposed to know how? myself in the trip on the whole. My father, stay patient with me. Why? I don't know. You can't know, well, you can't ever really know. That's the last time I've seen my brother, and so there you go. As they looked for answer on top of that mountain, underneath the snow, their dogs were sniffing. Yeah, I guess you never know. You can't know, well, you can't ever really know. Would you really want to know? How the hell would you know? Unhear is around an uncaring sun. It doesn't know what it gave. As the lonely ones round again, again, this allows one steers heart to palm, pumping waves of hearts that come and go, then come and then. You can't know, well, you won't ever really know. Would you really wanna know? Nah, you can't know. The last time that you'll ever see another soul. Now you never get to know, no, you don't know. Thank you. Ihr hört den Sunday Service. Das gerade eben war ein Track aus unserem Album der Woche. Klang nicht schlecht, oder? Tja, das Album der Woche kommt heute von den Grand Brothers und heißt Delation. Die Grand Brothers sind zwei Herren, Erol Saab und Lukas Vogel. Die haben sich kennengelernt während ihres Studiums am Institut für Musik und Medien in Düsseldorf und haben ja die Grand Brothers gegründet und jetzt hier gerade eben mit Delation ihr Debütalbum veröffentlicht. Darauf gibt es Musik zu hören, die sich vor allen Dingen um einen Konzertflügel dreht, also um ein Klavier dreht. Ganz, ganz toll gemacht. Man muss ein bisschen an Hauschka denken mit seinem prepared Piano, mit seinem präparierten Klavier, wo er dann so Tischtennisbälle reinmacht und dadurch andere Klänge erzeugt und sowas. Bei den Grand Brothers, glaube ich, wird es alles ein bisschen elektronisch am Computer verändert, umgestrickt, was draufgesetzt und daraus entstehen wirklich fantastische Songs hier auf diesem Album Delation. Eben gerade war der Song Wuppertal zu hören und hier als nächstes kommt Arktika von den Grand Brothers. Thank you. Tja, ich bin hin und weg bei dieser Musik von den Grand Brothers, ihr Song Arctica gerade eben. Auch hier stand natürlich das Klavier, der Konzertflügel im Mittelpunkt. Und auf diesem Album Delation, das Debütalbum der Grand Brothers, ist jeder Ton im Prinzip analog erzeugt worden, ohne synthetische Klangerzeuger. Und das Ganze wird dann halt natürlich mit Effekten und mit Loops, die sie gesampelt haben, irgendwie erweitert. Und klingt so ein bisschen wie eine Version von Hauschka, sag ich mal, gepaart mit vielleicht Boards of Canada, irgendwas aus dieser IDM, aus dieser Intelligent Dance Music Ecke kommt, aber das Ganze dann nochmal irgendwie so auf Speed gedreht, also irgendwie die Platte zu schnell ablaufen lassen und wirklich, ich bin hin und weg von dieser Grand Brothers Debütplatte. Delation heißt sie, Albumwoche beim Sunday Service, dort sie auch mehr wie gewohnt auf der Homepage unter sundayservice.de und hier kommt nochmal ein Song von den Grand Brothers, der heißt Rotor. Musik für alle Hauschka, Max Richter, Nils Frahm und sonstige Freunde. Das waren die Grand Brothers. Und das Tolle bei diesem Album Delation ist, alle Songs klingen wirklich ziemlich großartig. Roto hörten wir gerade von den Grand Brothers. Das Ganze, wie gesagt, hier Album der Woche beim Sunday Service. Hier geht's weiter mit Scott Matthew, der Songwriter, veröffentlicht diese Woche mit This Here Defeat, sein inzwischen schon fünftes Album. Darauf gibt's wie gewohnt sehr ruhige, sehr introvertierte, sehr traurige Songs. Wir hören Constant. Ein Scheiß Tier hier. Beton. Ich will zurück. Zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück. Ich will zurück. Zurück. Zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück. Ich will zurück. Zurück zum Beton, zurück. Zurück. Da ist der Mensch noch Mensch. Da gibt's Liebe und Glück. Zurück. Ich will zurück. Ekel Natur, ich will Beton pur. Blauer Himmel, blaue See. Hoch lebe die Betonfee. Kleine Vögel, Fische, Pflanzen. Ich will nur auf Beton tanzen. Zurück. Ich will zurück. Zurück zum Beton. Das wünschen sich hier das Kammerflimmer-Kollektiv. Der Song ist ein alter Punk-Hit aus den 90ern. Was rede ich denn da? 70er muss es gewesen sein. Irgendwann Ende der 70er von Siff, glaube ich. Und hier gecovert vom Kammerflimmer-Kollektiv auf ihrem neues Album Desaroy. Das Kammerflimmer-Kollektiv ist eigentlich nicht mehr richtig als Kollektiv, sondern sind nur noch zu dritt unterwegs. Einmal Heike Aumüller, Johannes Frisch und Thomas Weber. Die drei residieren in Karlsruhe und machen seit Jahren ziemlich spannende experimentelle Musik. Das neueste Album Desaroy. Desaroy heißt so viel wie orientierungslos. Klingt auch ein bisschen orientierungslos. Mal Anleihen an Improvisationsmusik, mal ein bisschen Jazz und eben bei diesem Song der einzige, der so ein bisschen vielleicht mal so ein Pop-Verständnis aufwirft. Das ist auch hier der Schluss für heute beim Sunday Service. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören nochmal rein ins Kammerflimmer-Kollektiv mit Desaroy Numero 3. Burned heißt dieser Song hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.